Sie hören Somme, Flandern, Arras. Erinnerungen eines Maschinengewehrsoldaten aus dem Ersten Weltkrieg 1916 bis 1917. Geschrieben von Alfred Herrmann und neu bearbeitet von Ingo Möbius. Gesprochen von Thomas Volle. Veröffentlicht durch Audioparadies.